Abschnitt 18. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland. Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland. Band 1. Von Fridtjof Nansen. Übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 8. Gegen Land. Das Treiben im Eise. Teil 1. Nachdem wir eine Strecke in das Eis eingedrungen waren, kam uns ein Boot mit 12 Mann von dem zweiten Steuermann geleitet nach. Es war von Kapitän Jakobsen ausgesandt worden, um uns, wenn möglich, das erste Stück durch das Eis hindurchzuhelfen, durch Bahnbrechen oder Schleppen der Böte. Sie begleiteten uns eine Weile. Als ich aber sah, dass sie uns nur wenig nutzen konnten, dankte ich ihnen für ihre gute Absicht und sandte sie wieder zurück. Wir fanden eine ganze Strecke Schlampeis, beten dem Boote ein Lebewohl zu und steuerten direkt hinein. Im Anfang ging es ganz gut mit uns. Das Eis lag so lose, dass wir fast immer zwischen den Schollen hindurchrudern konnten, sonst mussten Brechstangen und Äxte einen Weg bahnen. Nur an wenigen Stellen waren wir gezwungen, die Böte über kleinere Schollen zu ziehen. Schon ehe wir den Jason verließen, hatte es angefangen, ein wenig zu regnen. Jetzt nahm der Regen zu, während der Himmel sich verdunkelte und eine gewitterartige Stimmung annahm. Es war ein eigentümlich wirkungsvoller Anblick, diese Männer in ihren dunkelbraunen Waterproofs, die spitzen Kapuzen gleich den Mönchen über den Kopf gezogen, sich sicher und schweigend in ihren beiden Böten, von denen das eine dem anderen im Kielwasser folgte, durch die weißen, ruhigen Eisschollen hindurcharbeiten zu sehen, die einen starken Kontrast zu dem dunklen, gewitterschwangeren Nachthimmel bildeten. Über den zerrissenen Felsen am Sermelikfjord lagerten dunkle Wolkenbänke. Von Zeit zu Zeit zerriss dieser Wolkenvorhang, und durch die Spalten schaute man in einen Himmel hinein, der in dem anhaltenden Strahlenglanz eines arktischen Sonnenunterganges glühte und einen milden Widerschein auf die Ränder des dunklen Vorhanges warf. Es währte nicht lange, und der Vorhang schloss sich, dunkler als je. Während wir uns Schlag auf Schlag unverdrossen weiterarbeiteten und der Regen uns peitschend ins Gesicht schlug, war dies ein Vorzeichen unseres eigenen Schicksals? Nein, gewiss nicht. Aber die Menschenseele ist schwach und abergläubisch. Sie glaubt so leicht, dass sich die Elemente und das Universum um ihr großes Selbst, den Mittelpunkt des Ganzen, drehen. Das Eis wurde ein wenig schwieriger. Oft musste man auf einen Eishügel hinauf, um den besten Weg auszukundschaften. Und von dem Gipfel eines solchen Eishügels winkte ich dem Jason mit der norwegischen Flagge unser letztes Lebewohl zu, und der Jason antwortete, indem er die seine senkte. Dann ging es wieder vorwärts, ohne Aufenthalt, denn hier ist keine Zeit zu verlieren. Wir hatten von Anfang an in westlicher Richtung einen großen Eisberg vor uns gehabt. Seit längerer Zeit hatten wir uns ihm jedoch in auffallender Weise genähert, obwohl wir uns nicht in der Richtung vorwärts bewegten. Unser Kurs war bedeutend östlicher. Die Strömung musste uns westwärts führen. Und so verhielt es sich. Mit unwiderstehlicher Fahrt riss sie uns fort. Es ward uns bald klar, dass keine Rede davon sein konnte, diesen Eisberg an der östlichen Seite zu umschiffen. Wir mussten uns in die Leeseite desselben begeben. Hier gerieten wir jedoch plötzlich in einen reißenden Mahlstrom, der die Eisschollen gegeneinander trieb, so dass sie sich krachend überschlugen und drohten, unsere beiden Böte zu zerschmettern. Sverdrup zog das Seine auf eine Scholle hinauf und befand sich in Sicherheit. Wir arbeiteten uns zu einer eisfreien Stelle durch, schwebten aber in Gefahr, jeden Augenblick zwischen den Eisschollen zerschmettert zu werden. Da galt es aufmerksam zu sein, das Boot an allen gefährlichen Punkten klar zu halten, es auf den Fuß oder in die Bucht eines Eisberges zu retten, wenn das Eis presste. Aber dies war keine leichte Aufgabe in den unwiderstehlichen Wirbeln. Fußnote: Das Seewasser zehrt, besonders in der Nähe der Wasserfläche, an dem Eise. Der Teil der Eisscholle, der sich dadurch unter dem Wasser vorstreckt, heißt der Fuß. Er bildet einen guten Zufluchtsort, besonders wenn das Eis zusammenpresst, indem es unter dem Wasser mit der nächsten Eisscholle in Berührung kommt und sie auf diese Weise fernhält, sodass eine offene Wasserfläche bleibt, auf der das Boot sicher liegen kann. Auf gleiche Weise bilden die Buchten in den Eisschollen Zufluchtsörter, indem die Ränder die anderen Schollen abhalten und der Boden frei bleibt. Ende der Fußnote. Mit vereinten Kräften gelang es uns indessen. Wir kamen in die große eisfreie Stelle, in den Schutz des Eisberges und waren vorläufig in Sicherheit. Nun handelte sich um Sverdrup. Ich winkte ihm zu, dass er versuchen sollte, uns zu folgen. Er tat es, und es gelang ihm, indem er sein Boot in ruhigerem Fahrwasser hielt als wir. Jetzt fanden wir eine eisfreie Stelle nach der anderen. Nur ein paar Mal verdichtete sich das Eis wieder. Dies war besonders jedes Mal der Fall, wenn der Strom uns an einen der zahlreichen Eisberge, die ringsum auf dem Grunde lagen, trieb. Das Fahrwasser wurde aber regelmäßig freier, sobald wir an ihnen vorbei passiert waren. Unsere Aussichten waren Licht, unser Sinn war leicht. Der Regen hatte aufgehört und gerade jetzt stieg die Sonne über dem zackigen Hintergrund des Sermelik-Fjords empor, den noch wolkenbedeckten Himmel in Brand steckend und auf den Gipfeln und Zinnen Feuer entzündend. Vor uns lagen lange eisfreie Strecken. Ich glaubte schon vom Boote aus das offene Wasser auf der Innenseite des Eises sehen zu können. Wir hatten uns dem Lande auf der Westseite des Fjords sehr genähert. Ich konnte deutlich die Steine und die Unebenheiten der Klippen und Felsen sehen. Nichts schien uns jetzt aufzuhalten und unsere Landung verhindern zu können. Wir sprachen schon davon, wo und wann wir den Kaffee an Land kochen wollten. Da verdichtete sich das Eis wieder. Wir sahen uns genötigt, die Böte auf eine Scholle hinaufzuziehen. Mein Boot war in einer Enge in eine ungünstige Stellung gekommen, und als das Eis sich wieder mehr verteilte und das Boot ausgesetzt werden sollte, schnitt eine scharfe Eiskante in eine Planke an der einen Seite ein. Das Boot konnte nicht schwimmen, da war nichts zu machen, als es abzuladen und zur Reparatur wieder auf die Eisscholle zu ziehen. Sverdrup mit Christiansen als Assistent machten sich an die Arbeit und brachten mit den verhältnismäßig schlechten Hilfsmitteln, die ihnen zur Verfügung standen, alles in verhältnismäßig kurzer Zeit mit wahrer Meisterschaft wieder in Ordnung. Als Material benutzte er ein Tannenbrett, das auf dem Boden des Bootes gelegen hatte, einige große Nägel, eine Axt und eine Holzkeule. Dies schadhafte Boot sollte indessen über unser Schicksal entscheiden. Während der Ausbesserung desselben verdichtete sich das Eis. Der Himmel bedeckte sich mit Wolken und der Regen stürzte in Strömen herab, alles ringsumher verhüllend. Da war denn nichts anderes zu machen, als das Zelt aufzuschlagen und zu warten. Wir schrieben den 18. Juli und es war 10 Uhr des Vormittags. Das Beste, was wir tun konnten, war, in unsere Schlafsäcke zu kriechen und den Schlaf nachzuholen, der uns nach 15-stündiger anstrengender Arbeit im Eise nicht unerwünscht war. Ehe wir uns zur Ruhe begaben, klärte es sich über die Meere ein wenig auf und wir gewahrten in weiter Entfernung den Jason, der gerade anheizte und eine Stunde später in See ging, wahrscheinlich im guten Glauben, dass wir längst wohlbehalten am Lande angelangt seien. Zitat: Als Ravna das Schiff zum letzten Mal sah, schreibt Balto in seiner Reisebeschreibung, sagte er zu mir: Ach, wie dumm sind wir gewesen, dass wir das Schiff verließen, um hier zu sterben. Es ist keine Aussicht, dass wir lebendig davonkommen. Das große Meer wird unser Grab werden. Ich antwortete ihm, dass es nicht richtig gewesen wäre, wenn wir beiden Lappen zurückgekehrt wären. Wir würden keine Bezahlung erhalten haben. Und vielleicht hätte uns der norwegische Konsul auf Kosten der Armenkasse nach Karasjok zurückbefördern müssen. Das wäre doch eine große Schande gewesen. Zitat Ende. Während wir schliefen, musste stets einer von uns Wache halten, um zu melden, falls sich das Eis öffne, dass wir weiterkommen könnten. Dietrichson erbot sich gleich, die erste Wache zu übernehmen. Aber der Zustand des Eises veränderte sich wenig oder gar nicht. Nur einmal hatte es den Anschein, als würde es ein wenig loser, gleich darauf aber schob es sich wieder mehr zusammen. Es war nicht daran zu denken, die Böte über dies Eis zu ziehen. Es war zu uneben und bestand aus zu kleinen Schollen. Solange der Regen anhielt, mussten wir warten und konnten voraussichtlich länger schlafen, als uns lieb war. Wir waren bereits in die verkehrte Strömung geraten. Mit reißender Geschwindigkeit führte uns die Strömung westwärts in den breiteren Eisgürtel auf der Westseite des Sermelik-Fjordes. Hier nahm sie eine südlichere Richtung und führte uns vom Lande fort, und zwar schneller, als wir uns durch das Eis hindurcharbeiten konnten. Wären wir nicht durch das beschädigte Boot aufgehalten, so würden wir aller Wahrscheinlichkeit nach innerhalb des Gürtels gelangt sein, wo die Strömung am reißendsten war, und in das ruhigere Wasser unterhalb des Landes. Die Schnelligkeit der Strömung, in die wir hier geraten waren, zeigte sich bedeutend größer, als man bis dahin allgemein angenommen hatte. Dass hier starke Strömungen waren, wusste ich allerdings, und ich hatte das auch berechnet. Hätte ich aber eine Ahnung von ihrer wirklichen Stärke gehabt, so wäre ich sicher ein wenig anders zu Werke gegangen. Ich hätte mich dann bedeutend östlicher gehalten, gerade vor Kap Dan. Wir würden, indem wir uns quer durch die Strömung durchgearbeitet hätten, aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Eisgürtel gelangt sein, ehe wir westlich an der Mündung der Sermelik-Bucht vorbei und in den breiteren Eisgürtel hineingeraten waren, wo die Strömung eine südliche Richtung nimmt. Wie die Sache jetzt lag, blieb uns nichts übrig als das tröstliche Bewusstsein, wie schön es hätte sein können. Eine Stunde bei günstigem Fahrwasser und wir wären hindurch. Aber die Pforten des Paradieses waren verschlossen und wir wurden gegen südlichere Breitengrade getrieben. Inzwischen hatten wir genug zu tun, das Regenwasser, das durch die Schnurlöcher in der unteren Zeltwand hineinsickerte, von dem Boden des Zeltes aufzuschöpfen. Nachdem wir ungefähr 24 Stunden wesentlich hier mit Beschäftigten unserem Zelt verbracht hatten, zerteilte sich das Eis so weit, dass wir mit neuem Mut und erneuten Kräften unsere Landungsversuche abermals beginnen konnten. Dies geschah am Morgen des 19. Juli, ungefähr um 6 Uhr. Der Regen hatte ein wenig nachgelassen, und durch eine Lichtung in den Regenwolken konnten wir das Land am Sermelik-Fjord erkennen. Wir waren über doppelt so weit davon entfernt als am Anfang, ungefähr 4 Meilen, schauten aber voller Hoffnung vorwärts, denn wenn wir auch die Küste nicht bei Eniksalik, in Klammern westlich vom Sermelik-Fjord, erreichten, so hatten wir doch alle Aussicht, südlich bei Pikiutlek an Land zu gehen. Es galt jetzt nur, sich unverdrossen quer durch den Strom zu arbeiten. Dann mussten wir das Ziel einmal erreichen. An Unverdrossenheit fehlte es uns freilich nicht und wir arbeiteten mit Lust. Bald kamen wir in den Schutz eines mächtigen Eisberges, fanden lange eisfreie Stellen und gelangten ein gutes Stück vorwärts. Da verdichtete sich plötzlich das Eis wieder und wir mussten uns abermals auf eine Eisscholle zurückziehen. Von Zeit zu Zeit brach die Sonne durch, wir zogen die Böte ganz auf das Eis herauf, schlugen unsere Zelte auf und richteten uns so gemütlich wie möglich ein, zogen zum Teil trockenes Zeug an und trockneten die durchnässten Kleidungsstücke. Besonders für mich war dies Letztere sehr wünschenswert, da ich am Tage bei der Arbeit ins Wasser gefallen war. Ich wollte von der vorstehenden Kante einer Eisscholle in unser Boot springen, aber das Eis brach. Derartige unfreiwillige Bäder gehörten übrigens zu den fast täglichen Begebenheiten auf unserer Expedition. Im Laufe des Tages brach die Sonne völlig durch und wir labten uns recht gründlich an ihren milden Strahlen. Den Konserven, die uns Stavangers hermetische Fabrik geschenkt hatte, ließen wir volle Gerechtigkeit widerfahren. Auf den Eisschollen war vollauf des herrlichsten Trinkwassers zu haben und in dem Bierfass, das zu dem Boot von Jason gehörte, war noch Bier übrig. In jedem Fangboot eines Seehundsfängers befindet sich nämlich ein Bierfass und eine Brotkiste, die mit Brot und Speck gefüllt ist. Diese Behältnisse hatte der Kapitän uns wohlgefüllt und in bestem Zustande überlassen und das kam uns jetzt zugute. Wir konnten draußen am Rande des Eises eine ziemlich starke Brandung vernehmen, aber wir legten kein weiteres Gewicht darauf. Dem Anschein nach trieben wir mehr und mehr vom Lande ab, die Berggipfel am Simelikfjord wurden kleiner und kleiner. Am Abend blieb ich noch lange, nachdem die anderen in ihre Schlafsäcke gekrochen waren, auf, um Skizzen zu entwerfen. Es war ein herrlicher nordischer Abend mit jenem wunderbar weichen Farbentönen, die sich gleichsam liebkosend an uns schmiegen, mit jener träumerischen lichten Melancholie, die sich so wohltuend über unser Gemüt senkt und die den nordischen Nächten so charakteristisch ist. Die wilde, zerklüfterte Landschaft im Norden am Simelikfjord hebt ihre kühn geschwungenen Linien scharf gegen den glühenden Abendhimmel ab, während die mächtigen Flächen des Inlandseises den Horizont im fernen Westen begrenzen und sanft in den gelben Hintergrund mit seinen weichen Linien übergehen. Es war alles so nahe. Ärgerlich, dass nur noch ein Stückchen Treibeis uns so hartnäckig von dem Ziel unserer Sehnsucht zu trennen vermochte. Während ich so dasaß und zeichnete, vernahm ich plötzlich ein heftiges Dröhnen im Eise. Es ist der wachsende Seegang, der sich Bahn bricht. Ich schaue auf das Meer, der Himmel war da ein wenig dunkel. Mit dem Gedanken, dass da draußen wohl ein Unwetter heraufzieht, dass uns dies hier aber im Grunde nichts angeht, krieche ich endlich in den Schlafsack zu meinen schlummernden Kameraden. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, November 24.